Die Frage, die wir haben, geht um eine Organisation oder eine Gruppe hier in Deutschland. السؤال الذي عندنا يعني حول مركز او اجتماعيه هنا في المانيا. Der Grund, warum wir diese Frage fragen, السبب الذي لماذا نسأل هذا السؤال ist nicht um Fitne zu stiften. ليس لكي نفعل فتنة. Oder weil wir uns nur mit Widerlegungen beschäftigen wollen. أو لأننا فقط نهتم على الردود. Oder weil wir قيل وقال mögen. Oder, أو لأننا نحب قيل وقال. Sondern nur aus den folgenden Gründen. بل فقط للأسباب التالية. Erstens. أولا. Wir wollen mit Ihrem Ratschlag über diese Organisation wissen, ob wir sie boykottieren sollen oder nicht. أردنا بجوابك ونصائحك أن نعرف هل علينا أن نهجرهم أو لا. Zweitens, ثانياً, ob wir gegen diese Gruppe oder Organisation warnen sollen. هل علينا أن نحذر منهم. نحذر منهم. Weil wir immer wieder danach gefragt werden. لأننا دائما نسأل عن ذلك. Wir jedoch davon Abstand nehmen, ولكن نحن نتوقف ونبتعد عن هذا. Bevor wir das nicht gefragt haben. قبل أن نسأل عن هذا. Drittens. وثالثا. Wie sollen wir mit den Leuten von dieser Organisation umgehen? ماذا نفعل أو كيف نتعامل معهم؟ Also die Vorsitzenden und deren Anhänger, die um diese Angelegenheit Bescheid wissen. رؤوسهم وأتباعهم الذين يعرفون حالهم. كيف نتعامل مع رؤوسهم كيف وأتباعهم الذين يعرفون أحوالهم. Hier nun Information bezüglich dieser Organisation. والآن بعد من يعني معلومات عنهم ويعني غالبا أين أخطائهم أو الاجتماع. Was wir über diese Organisation wissen, ist, dass ihr Hauptanliegen darin besteht, die Leute hier in Deutschland zum Islam zu rufen. نحن ما نعرف عنهم أن أهم شيء ما هم يريدون أن ندعو أن يدعو الناس إلى الإسلام. Und einzuladen. أن يعني يدعوهم إلى الإسلام. Mit der Erlaubnis von Allah sind schon viele zum Islam durch diese Dawah zum Islam übergetreten. وبفضل الله وبحمد الله أني أسلم كثير من الناس على أيديهم. على أيديهم نعم. Sie geben Vorträge an verschiedenen Orten. ويقومون بدروس في أماكن مختلفة. Wie Moscheen und anderen Plätzen, um die Muslime dazu aufzurufen, zum Dien zurückzukehren. كمساجد وقاعات أخرى لكي يدعو الناس لكي يدعو المسلمون أن يقومون بالإسلام. Dass sie den Islam anfangen zu praktizieren und das Sündigen zu unterlassen. أن يبدأون حتى المسلمين يعني يقومون بدعوة حتى المسلمين. لتطبيق الإسلام وترك الذنوب. Sie rufen im Allgemeinen zum Tawhid auf. في الغالب يدعون إلى التوحيد. في الغالب. في الغالب. غالب. سبحان الله. In allen drei Kategorien. في كل. أقسامي نعم. Und sie warnen vor den Schirk und dessen Auswirkungen. ويحذرون من الشرك و Auswirkungen. يعني ما يسبب يعني ما يسبب ومسبباته نعم مسبباته لكن متأكد ويقول في غالب الأحيان هم يقومون بالدعوة إلى التوحيد طيب außerdem rufen sie zur Sunna auf und warnen vor Bidah im Allgemeinen كذلك يعني يدعون إلى يأمرون الناس ويحضون الناس باتباع السنة ويحذرونهم من البدعة Das ist, was wir im Allgemeinen von dieser Organisation wissen. هذا ما نعرف عامتنا عنهم. Nun die Punkte, die uns ins Zweifel geweckt haben und dazu geführt haben, dass wir diese Organisation und dessen Leute meiden. والآن إن شاء الله نقول لك النقط أو نذكر لك النقط الذي جعلونا لكي نشك فيهم وفي دعوتهم. Erstens. أولا. Sie unterstützen und verteidigen Leute. Die vor den Gelehrten kritisiert wurden. يساعدون ويدافعون على الأشخاص الذين ردوا العلماء عليهم. wie Abu Ishaq al-Huwaini, Muhammad Hassan, nachdem sie wissen, dass die Gelehrten sie kritisiert haben. Und einige Brüder sie auch noch einmal darauf hingewiesen haben. Nachdem sie wissen, dass die Gelehrten sie kritisiert haben und einige Brüder sie auch nochmal darauf hingewiesen haben. Einige Brüder haben sie darauf hingewiesen, dass sie kritisiert wurden. Darauf hinweisen, yani أشاروا إلى أخطائه مرة أخرى بعد ذلك ولو عرفوا يعني إخوة يعني تكلموا معهم عن هذا الموضوع يعني ذكروهم ومع ذلك مع ذلك aber sie unterstützen und verteidigen diese Leute weiterhin ومع ذلك يعني يدافعون عليهم عنهم و unterstützen und schon يساعدون ويعني verteidigen يدافعون zweitens sie lassen Leute auf ihrer Website reden الآن لحظة طيب يريد يقرأ كل شيء بعد ذلك نتكلم فيه ثانيا sie lassen Leute auf ihrer Website reden die keine Salafis sind يتركون أشخاص يتكلمون في موقعهم الذين ليسوا بسلفيون Sie lassen sogar eine Person weiter auf deren Website reden. Der die Herrscher der islamischen Länder kritisiert. Indem er sagt, dass die Schwäche der Umma von diesen schlechten Herrschern kommt. Diese Person heißt Abdul Azim aus Berlin. Abdul Azim aus Berlin. Außerdem lobt diese Person, Abdul Azim, Jamaat al-Tablir und zählt sie zu Ahl Sunnah wal Jamaa. ومن دون ذلك كذلك يزكي جماعة التبليغ ويقول أنهم من أهل السنة. من هو هذا عبد العظيم؟ عبد العظيم. Obwohl er weiß, dass die Großgelehrten sie kritisiert haben. ولو يعرف أن العلماء الكبار ردوا عليهم. Kannst du da noch einfügen, dass er gesagt hat, Achi, dass er das Beste, was er gelernt hat, im Islam von den Tabligh gelernt hat? Alles Sunnen. Und sagt, dass diese Gelehrten nur diese Fetwa gegen Jamaat al-Tablir gegeben haben, weil man ihnen Lügen über Jamaat al-Tablir erzählt hat. Und ما قال الأخ أنه قال الأفضل ما درست عن الإسلام درست منهم. ويقول was noch mal أخي؟ الأحسن والأروع. من اللي يقول هذا؟ هذا الأخ. عبد العظيم. نعم. أنا اختلط الآن إيش يقول؟ Und dann weiter was hast du gesagt? Noch wiederholen. Und sagt, dass diese Gelehrten nur diese Fetwa gegen Jamaat al-Tablir gegeben haben, weil man ihnen Lügen über Jamaat al-Tablir erzählt hat. ويقول أنهم فقط ردوا على جماعة التبليغ العلماء ردوا على جماعة التبليغ لأنه كذبوا على يعني لأن هؤلاء حكوا للعلماء شيئا غير صحيح. Drittens, sie lassen Leute auf ihrer Website reden, wie Abul Hussein Hassan Dabbagh. Die wiederum Leute unterstützen und verteidigen wie Adnan Arour. Na, ويتركون أشخاص أن يتكلمون في موقعهم كمثل عدنان حسن دباغ الذي يدافع عن عدنان عرور. أي نعم. Viertens, sie versuchen nicht die Leute mit den Gelehrten in Verbindung zu bringen. رابعا لا يحاولون أن يرابطون بين ال بين بين لا يعني بين الناس والعلماء بين لا يحاولون أن يربطوا الشباب أو الناس بالعلماء. Sie verstehen die arabische Sprache und sie haben die Möglichkeiten mit den Gelehrten in Kontakt zu treten durch Telelinks, aber sie machen es nicht. هم يفهمون العربية أو اللغة العربية وعندهم إمكانات كي أن يتصلون بالعلماء ولكنني لا يفعلون هذا مع ذلك. Bitte sagen Sie uns, wie wir mit dieser Organisation umgehen sollen. ونسألكم يعني وأني نسألكم أو يعني نطلب منك أن نرجوك أن تقول لنا ماذا كيف نتعامل معهم مع هؤلاء أو مع هذه الجمعية. Diese Organisation heißt Einladung zum Paradies. وهذه يعني جمعية هي Einladung zum Paradies. Sollten wir دعوة إلى الجنة. Sollten wir uns von ihnen trennen, indem wir sie boykottieren und gegen sie warnen, oder sollen wir still sein und diese Organisation unterstützen? هل يعني نحذر منهم؟ نحذر منهم أو نسكت؟ بارك الله فيك. هؤلاء هنا في هام ولا أي؟ أين هم؟ يعني وزنتي إن هام أو ده وزنتي؟ vertreten وزنتي vertreten. Die haben zwar einen Sitz in Mönchengladbach und in Braunschweig, aber die Dawa ist deutschlandweit, weil sie ja übers Internet geht. عندهم مركز في يعني في Mönchengladbach, Braunschweig, ولكن يعني عندهم أماكن يعني كثير يعني يجتمعون في كثير أشياء. هل هم هؤلاء جماعة هذا الرجل؟ لا لا هو أظن أخي. هل هم هؤلاء جماعة؟ أعتقد أنه الآن يبتعد عنهم. تركهم. بإذن الله. على كل حال. الظاهر جدا أن هذه الجماعة أو هذه الجمعية بعيدة عن السنة. Das offenkundige nun hier ist, dass diese Jamaa, diese Organisation weit weg von der Sunna ist. والأشياء التي ذكرتها تدل على أنهم يعني ليس فقط يعني بعيدين عن السنة. Und dass die Dinge, die du erwähnt hast, weist darauf hin, nicht nur, dass sie weit weg von der Sunna sind, بل يحاربون السنة. Sondern dass sie sogar die Sunna bekämpfen. لأنهم إذا سمحوا لشخص يعني مثل أبو الحسين يطعن في الشيخ ربيع ويتهم الشيخ ربيع أنه يسب الصحابة. Denn wenn sie Leute wie zum Beispiel diesen Abu al-Hussein يعني lassen und ihm ihn يعني سمحوا يعني entschuldigen, dass er gegen die erlauben, dass er gegen die Ahl Sunna spricht. ويسمحون لغيره يعني مثل هذا الذي ذكروا عبد العظيم الذي يدافع عن جماعة التبليغ. Und dass sie auch andere lassen, sprechen lassen, wie zum Beispiel diesen Abd al-Azim, der die Jamaat al-Tabligh als gut lobt. فأقول أن دعوتهم فيها غبش. So sagen wir, dass in ihrer Dawa غبش ist. Und wo غبش hier? يعني خليط فيها غبش. So. Unrein. Trüb ist trüb. ليست صافية. Trüb. Ist ihr Dauer ist trüb. Nicht übersehbar. Nicht, sie ist trüb. Nicht transparent. Na, خير إن شاء الله بكلمة يعني لا تتعلق. فبالنسبة لهؤلاء الحقيقة إذا كان من الممكن أن تستمروا في نصيحتهم فهذا جيد. إذا كنتم تظنون أنهم يعني أن النصيحة تنفع معهم. Wenn ihr nun könnt auf der Nasiha, dem guten Ratschlag mit denen zu verbleiben und die also zu beraten und das so fortwährend zu machen, dann macht das. Das wäre was Gutes, Lobenswertes. Wenn ihr aber seht, dass sie die Nasiha, den Ratschlag nicht akzeptieren, nachdem dass ihr sie mehrere Male beraten habt, بعد ذلك اتركوهم. So nachdem lasst von ihnen ab. وحذروا منهم. Und warnt von ihnen. وهجروهم. Und boykottiert sie. لأن في الحقيقة لأنهم في الحقيقة ليس على طريق السلف. Da sie in der Tat nicht auf dem Weg der Salaf sind. حتى لو تكلموا في التوحيد. Auch wenn sie über den Tauhid sprechen. لأنهم ما داموا أن دعوتهم يعني ليست صافية كما قلنا، فهي للأسف تفسد أكثر مما تصلح. أخي بارك الله فيك، أعيد مرة أخرى بارك اسمع. لأن دعوتهم، ما دام أن دعوتهم ليست صافية، also denn solange ihre Dauer, ihr Aufruf nicht klar ist, فهي تفسد أكثر مما تصلح. So verdirbt sie mehr als sie gut macht. وأعتقد أن الذين يدخلون في الإسلام على جماعة التبليغ ربما يكونون أكثر من الذين يدخلون في الإسلام عن طريق هذه الجمعية. والله أعلم. والله أعلم. نعم. Und der Sheikh sagt, ich glaube, dass die Leute, die über جماعة التبليغ zum Islam kommen, sind noch mehr als sie über diese Organisation zum Islam kommen. Und Allah weiß am besten. ولكن هل هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام يتعلمون العقيدة الصحيحة؟ Was der Sheikh hier beabsichtigt zu sagen ist, jedoch diejenigen, die zum Islam kommen, über diejenigen, welche auch immer das sind von den Gruppen, sind das dann die, die den Islam wirklich verstehen? ويتعلمون السنة. Und die Sunna dann richtig verstehen und lernen? الحقيقة أقول لا. Die Wahrheit ist, was wir sagen, nein. لماذا؟ Und weswegen? هذا الموقع كما ترون، هذا الموقع وهذه الجمعية دعوتها كما قلنا فيها حق وباطل. Denn der Grund dafür ist, dass der Standpunkt dieser Organisation ist trüb und bei ihnen findet man sowohl Wahrheit als auch Verwerfliches. فهذه الجمعية للأسف تسمح بمن أو تسمح أن يلقي الدروس عندها من يطعن في العلماء. Denn diese Organisation, sie und das auch leider, das ist so bei denen, dass sie denen erlauben zu sprechen, die gegen die Ahl Sunna wal Jama'a sprechen. وتسمح كذلك لمن يعني يدافع عن المبتدعة. Und sie erlauben es auch denen zu sprechen, die gegen die Ahl Bid'ah, die Leute der Neuerungen warnen. Die Leute der Neuerungen beschützen, in Schutz nehmen. مثل عدنان عرعور. Wie zum Beispiel den Adnan Arur nehmen sie in Schutz. ومثل جماعة التبليغ. Und wie die جماعة التبليغ. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء أقول دعوتهم كما قال الشيخ الفوزان. من دعا إلى الإسلام. Wie Sheikh Al-Fawzan sagte, wer zum Islam aufruft, على غير علم, ohne Wissen, فإن دعوته تفسد أكثر مما تصلح. So verdirbt seine Dauer mehr, als sie gut macht. وهذا هو حال هؤلاء. Und das ist der Zustand derjenigen. لماذا لا يملؤون موقعهم ومركزهم بالدروس السلفية بدل للعلماء الكبار السلفيين، بدل أن يسمحوا لهؤلاء الصغار بالتدريس في موقعهم؟ Wieso füllen sie nicht ihre Seiten mit den Durus von Salafiyin und den Gelehrten, den Großgelehrten, anstatt dass sie das machen, was sie tun, nämlich mit irgendwelchen Leuten, die kein Wissen haben oder sehr geringes Wissen haben, dass sie ihre Seiten mit deren Videos und Aussprüchen füllen? Denn wieso machen sie dies, anstatt dass sie von den großen Ulema die Durus online stellen? Und wir fragen sie, was ist ihre Meinung zu den großen Ulema unserer Zeit? يعني الألباني بن باز العثيمين zum Beispiel الشيخ ربيع الشيخ النجمي الشيخ الفوزان الشيخ عبيد الجابري ما هو موقفهم من كبار العلماء؟ Was ist ihr Standpunkt, was ist ihre Meinung zu diesen großen Gelehrten? Ihre Meinung ist, dass sie sagen, das sind Gelehrte und wir lieben sie. Das ist ihre Meinung. وهل يتبعون العلماء؟ Aber folgen sie darauf dann auch die Ulema? teilweise. شيء منه شيئا وشيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف إذن يسمحون لشخص يطعن في العلماء مثل أبو الحسين؟ Wie kann es dann sein, dass jemand die Erlaubnis geben, dass er gegen die Ulama, die großen Ulama spricht? Und dass er nicht nur spricht über sie, sondern er kritisiert sie. Entschuldigung. Yat'an heißt nicht nur... Yat'an, er beschuldigt sie. Ja, so wie... Bewirft sie yani, mit Falschem. Er beschuldigt sie. Yat'an. Schlechtes Sprechen, Schelten und so. Wie kann das sein, dass er so etwas macht? Und dass sie den lassen? In der Tat, das ist das so, dass das ein Widerspruch ist. Sie sagen, wir lieben die Ulama und wir respektieren sie. Doch zur gleichen Zeit erlauben sie, dass unter ihnen jemand unterrichtet, der die Gelehrten, der schlecht über sie spricht. وكذلك أيضا عندهم تناقض بالنسبة للتوحيد. Und auch bei ihnen gibt es oder ist Widerspruch vorhanden bezüglich des Tawhid. يتكلمون عن التوحيد. Sie sprechen über den Tawhid. ويهتمون بالتوحيد. Und sie kümmern sich um den Tawhid. على حسب ما قلت. Bezüglich dessen, was du zumindest gesagt hast. ولكن في نفس الوقت. Doch in der gleichen Zeit. يتركون شخصا. Lassen sie eine Person. يمدح جماعة التبليغ. Dass er die Jamaat al-Tabligh lobt. Und Jamaat al-Tabligh, يعني عندها الشرك قد عشش وباض وفرخ. يعني wo doch bei den Jamaat al-Tabligh Schirk vorhanden ist, يعني قد عشش ما معنى عشش. يعني هذا مثل الطائر الذي يبني عشا يبني عشا وبعد ذلك يجلس عليه ويبيض وبعد ذلك يخرج ايش؟ الشرك أصبح مثل هذا الطائر الذي يعني عمل صنع عشا ثم جلس ثم باض ثم فرخ يعني أصبح هذا البيضة أخرجت الكتكوت فنقول الشرك عشش وباض وفرخ. Also das ist so ein Gleichnis. Wir sagen, wie kann es sein, dass sie dann den Tawhid, dass sie sich um den Tawhid kümmern und von dem sprechen und zur gleichen Zeit lassen sie jemand die Jamaat al-Tabligh loben auf ihre Seite und wo doch bei den Jamaat al-Tabligh der Schirk yani genestet wurde und ausgebrüht wurde und ausgewachsen ist yani ganz klar na Jamaat al-Tabligh التي يعني رئيسهم ويعني مؤسس جماعة التبليغ كان يجلس بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ساعات طويلة وهو جالس في مكانه وهو ساكت وقالوا أنه يتلقى النور يتلقى النور نور عظيم. Also Jamaat al-Tabligh, das heißt diejenigen, deren Gründer neben die Gräber saß und lange Zeit dort verharrte oder ausharrte und still war und wartete. Und dann sagten sie, er ist dort und trifft sich mit dem Licht. Er nimmt das Licht auf. Wie zum Beispiel Offenbarung, wenn Offenbarung aufnehmen würde. Jamaat al-Tabligh, Tubaya, يعني يطلبون من أتباعهم أن يبايعوا شيوخهم على أربع طرق صوفية. Und die Jamaat al-Tabligh in der Grundlage verlangen sie von ihren Gefolgen, dass man vier von Sufi-Schuyuch, dass man denen Bay'a gibt, das heißt wie Treueid ablegt. وهذا لمن ذهب إلى الهند والتقى بشيوخهم. Das ist für diejenigen geltend, die nach Hind gehen, nach Indien gehen und mit den großen Gelehrten von denen, also in Anführungszeichen Gelehrten, von denen sich treffen. Auf denen liegt es. Und es ist so derart, dass in ihren Zentren in Indien, dass dort dass es ein Grab gibt, er sagt sogar mehrere Gräber gibt in ihren Zentren. Das ist ein offensichtlicher Widerspruch. Was hat er auch? Was hast du auch hier noch an die vielen Sachen erwähnt? بالعربي يعني ماذا بالعربي اخي لا اذكر يعني هو يعني was sind die vier Punkte oder wie viele drei unterstützen und verteidigen Leute die von den Gelehrten kritisiert wurden wie Ishaq Rouhani Mohammed Hassan nachdem sie wissen dass die Gelehrten sie kritisiert haben und einige Brüder sie auch noch einmal darauf hingewiesen haben aber sie unterstützen und verteidigen diese Leute immer noch يعني حتى يعني على Ishaq Rouhani يدافع عنه الله واذكر ان الشيخ بن باز رحمه الله سئل. Also ich erinnere mich, dass Sheikh Ibn Baz رحمه الله gefragt wurde. سألوه عن من يدافع عن مبتدع. Sie fragten ihn über denjenigen, der über die der die die Neuere beschützt in Schutz nimmt. فقال بين له أن هذا الرجل مبتدع. So sagte er ihn, macht den klar, dass dieser Typ, den er hier beschützt, dass das ein Neuerer ist, ein Neuerer in der Religion ist. Und dann sagten sie zu ihm, wir haben das dem klar gemacht, Sheikh. Dann hat er dem geantwortet, dann ani alhiqhu bih, ich übersetzt das mal ganz frei, also wie es der Sheikh erklärt hat darauf, er hat gesagt, dann setzt ihn gleich mit dem, dem er folgt. Das heißt, wenn der ein Mubtadi ist, ist er auch ein Mubtadi. Ja, Allah bewahre. Und auch Imam Ahmed. عندما سألوه عن من يعني يذهب إلى الكرابيسي. Als ihn fragten, عندما سأل الإمام أحمد عن من يذهب ويجلس عند الكرابيسي. Also als sie Imam Ahmed fragten über denjenigen, der zu Karabisi geht. وهذا كان رجلا مبتدعا في زمن الإمام أحمد. Und das war ein مبتدع, ein neuer in der Zeit von Imam Ahmed. فكان الإمام أحمد يقول بين له وحذروه من هذا الرجل. So sagte Imam Ahmed zu ihnen. Macht ihm klar und warnt vor dem Typ, bei dem er lernt. قالوا لم يقبل لم يقبل قالوا له قالوا للإمام أحمد أنه لم يقبل. Sie sagten dann zu ihm, er akzeptiert das nicht. فقال ألحقوه به. Dann hat er gesagt, stellt ihn ihm gleich. فمعروف طبعا كلام السلف في التحذير من أهل البدع معروف. Und so sind die Aussprüche bezüglich der Ahlul Bid'ah bekannt bei den Salaf. يقرأوا كتاب خالد الظفيري إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء. Lies das Buch von Khalid al-Zafiri. كيف إجماع العلماء؟ إجماع العلماء die Konsens der Gelehrten على هجر أهل البدع والأهواء. Das heißt die Übereinstimmung der Gelehrten bezüglich der des Boykotts auf die Leute des, der Neuerung und der Gelüste. Und bezüglich den Jamaat al-Tabligh, so liest das Buch, was Hamoud al-Tawajiri, der Ägypter, geschrieben hat. Nein, Saudi. Er ist Saudi, Hakim. Saudi, nein. Er kann ja nicht viel. لا الله أكبر ما عرفت جزاك الله خيرا هو شيخ الشيخ ربيع und er ist der Sheikh von Sheikh Rabi الله أكبر und er hat ein Buch gegen die Tabligh geschrieben liest das Buch von ihm القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ مجلد das Buch heißt ein Beleg ein übermitteltes Buch eine übermittelte Aussage oder Rede über die جماعة التبليغ وكذلك اقرأوا ما كتبه الشيخ تقي الدين الهلالي حول جماعة التبليغ. منت البليغ. البليغ. يبلغ. مفنغ. خلاص. يعني, das ist nicht richtig, nicht übermittelt. Balir, ich kann das nicht so übersetzen. Balara, Balara, yani قول بليغ من البلاغه. بليغ, man عارف البلاغه auf Deutsch. المهم يعني das Buch heißt القول البليغ على في في التحذير in der Warnung von جماعه التبليغ. مجلد. Und das ist ein Band. وكذلك كتاب الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي العلامه. Und auch ein Buch von Sheikh Taqiyuddin al-Hilali, dem Marokkaner, dem Großgelehrten. Und auch ein Buch über die Jamaat al-Tabligh. Da könnte sich der Bruder Abdul Azim was abgucken. Das ist ein Marokkaner, der größte Gelehrte, den ich noch in unserer Zeit, vor 30 Jahren hatte gelebt. So, bezüglich denjenigen, bitten wir doch Allah, dass er sie recht leitet. Und der Huwaini, der hat viele Fehler begangen. Viele Fehler begangen. Und alles, und je mehr Zeit vergeht, desto mehr ein Übel der hervorbringt von seinen Fehlern. حتى أصبح الرجل قطبياً. Bis der Typ zu einem Qutbi wurde. بعد أن كان سلفياً. Nachdem er ein Salafi war. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. أما بالنسبة لعرور. Bezüglich aber عرور. فيكفيه القنبلة التي يعني كتبها العلامة الشيخ ربيع حفظه الله. في كتابه وهو انقضاض الشهب السلفية على أوكار عدنان الخلفية. اقرأوا هذا الكتاب كتاب الشيخ كتاب الشيخ ربيع. خير إن شاء الله سيخ إن شاء الله سيستقبل بارك الله فيك الله أكبر bezüglich was nun also was nun Adnan Arur betrifft so du bist gleich. Bei dir kommt es noch, das Lachen. Naja, sagt. So kann ich das doch nicht übermitteln. Bezüglich Adnan Arur. Bezüglich Adnan Arur, so soll ihm die Bombe von. Bezüglich der. الله يهديك والله أخي بلاش نشيل البومب أخي كلا لا ولكن أخي مضحك قوي جدا. Das ist, weißt du, irgendwie. Man kann es doch schon sagen. Nee, man kann schon sagen, Achim. Man kann schon sagen, Achim. Also, in Bezug. Also, in Bezug auf Adnan Arur, auf Abu Ishaq al-Huwaini. In Bezug auf Abu Ishaq. Adnan Arur. Also, in Bezug auf Adnan Arur, reicht es, die Bombe, die über ihn geschrieben. Warum sagst du die Widerlegung, Achim? Achim, bitte redest du weiter. Ja, inshallah. Ich habe die Widerlegung, die gegen ihn geschrieben wurde. Ja. Reicht es? Ich weiß, das ist fertig. Ach, inshallah, kann ich schon. Komm mal raus, komm mal raus. Da geht's zu meinem Ja, aber Shaitan hat über uns gedacht. A'udhu billahi min Shaitan ar-Rajim. Bezüglich Adnan Arur, so soll ihm die Bombe von. أخي ما مزاجك ليك بلا ليكم فودا. أنا قلت لكم لا تذكر هذه الكلمة، ما في داعي تذكر هذه الكلمة. أنتم مفسدتم الدرس هكذا، الله يهديكم الله. آمين أخي. لا بأس إن شاء الله، هو إن شاء الله سيستخرج هذا. لكن مع ذلك يعني الوقت ضاع ولا ينبغي هذا. الله يهديكم. آمين. سيحسون بعد ذلك أننا قطعنا شيء. سيظهر هذا في الله. ليس بجيد. لا عنده خير أخي، لن يحسون، لأنك تستطيع أخي أن تفعل هذا تاريخ إن شاء الله، يعني لا تحس. خلاص انتبهوا، ما تقول بومبا، ما تقول، خلاص قل رد. نعم. أزو بتزوجي عن عرور. أما بالنسبة لعدنان عرور. بتزوجي عن عرور زو. شيخ. أنا عارف أنك تضحك، قنبلة ما شاء الله. فعلا أخي das ist in der Tat أخي eine Bombe أخي die ist über ihn hingegangen أخي was أخي شيطان أخي يا أمسنا أعوذ بالله أعوذ بالله نعم خلاص إيه الله يديك كنت أنا فاضي إيش فني إن شاء الله نفعل إن شاء الله إيه كات بس نفعل قط اشتيك ما هو من الزمن قطع الآن زكريا أخي لا حول